Du willst 100.000 Euro von mir. Das Geld habe ich nicht, das weißt du auch. 100.000 Euro? Wovon redest du? Sagt Johannes Burg. Ich rede von deinem Erpresserbrief. Du wolltest doch, dass wir uns hier treffen. Johannes Burg lacht laut und verächtlich. Da komme ich zufällig vorbei und will dich begrüßen und dann sowas. Nein, dein Geld will ich nicht. Aber jetzt, da ich deine Geschichte kenne, ich rate dir zurückzutreten. Und vergiss nicht, mich als deinen Nachfolger vorzuschlagen. Jürgen hat das Gefühl, tief zu fallen. Da hört er noch eine Stimme hinter sich. Ich will das Geld. Oder denkst du, meine Schwester hätte mir nichts erzählt? Die dumme Kuh kann nie ihren Mund halten. Also her mit dem Geld. Hinter Jürgen von der Aue und Johannes Burg steht Andreas Kreuz. Kapitel 11. 28. August, 21.25 Uhr. Patrick hat fast alles mit angehört. Er denkt laut. Erstens, Jürgen von der Aue hat vor ein paar Wochen mit Alkohol im Blut einen Radfahrer angefahren. Zweitens, nach dem Unfall ist er weitergefahren. Drittens, Maria Burg hat ihn gesehen und erpresst ihn. Viertens, sie ist seine Geliebte geworden. Fünftens, sie hat ihrem Mann nichts erzählt, aber ihrem Bruder, Andreas Kreuz, der Geld für sein Schweigen will. Sechstens, Johannes Burg war nur zufällig da und will jetzt den Rücktritt von Jürgen. Patrick tritt hervor. Gelassen steckt er sich eine Zigarette in den Mund, sieht Konstanze und steckt die Zigarette wieder weg. Dann sagt er laut und deutlich: Wollen Sie Ihrer Frau alles erklären, Herr von der Aue, oder soll ich zuerst mit ihr sprechen? Die drei starren auf den Privatdetektiv. Gestatten? Patrick Reich, Privatdetektiv. Ich habe im Auftrag von Frau Petra von der Aue gehandelt. Sie fand Ihr Verhalten, Herr von der Aue, so merkwürdig, dass sie mich engagiert hat. Sie beide, Herr Burg und Herr von der Aue. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Sie, Herr Kreuz, kennen das Gefängnis ja schon. Eine Woche später liest Patrick Reich in der Zeitung: Parteichef Jürgen von der Aue ist ohne Angabe von Gründen zurückgetreten. Es heißt, er will sich in sein Privatleben zurückziehen. Sein Nachfolger heißt Johannes Burg. Zufrieden legt er die Zeitung beiseite. Plötzlich klingelt das Telefon. Reich? Ah, hallo Richard. Hast du die Informationen über den Radfahrer? Aha. Interessant. Danke. Ja, bis morgen. Tschüss. Patrick Reich legt auf. Er ruft von der Aue an. Guten Tag, Herr von der Aue. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Der Radfahrer, den Sie am 26. Juli angefahren haben, ist gestern aus dem Koma erwacht. Er heißt Konrad Wegschneider. Er ist bereit, Sie zu sehen. Ich habe auch Neuigkeiten für Sie. Johannes Burg hat die Scheidung eingereicht und meine Frau erwartet ein Kind, sagt Jürgen von der Aue. Glückwunsch! Alles Gute für die Zukunft! Auf Wiederhören! Wieder ist ein Fall zu Ende. Patrick Reich ist glücklich. Er lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter seinem Nacken. Kapitel 12. Ein Jahr später. Privatdetektiv Patrick Reich hat Urlaub. Seine Freundin ist für ein paar Tage zu ihren Eltern nach Berlin gefahren. Patrick genießt es, spät aufzustehen und in aller Ruhe lange und ausgiebig zu frühstücken. Butter, Brötchen, Marmelade, drei Scheiben Aufschnitt, Käse, ein weich gekochtes Ei, Kaffee und Orangensaft. Freundliche Wohnungsnachbarn haben ihm die Tageszeitung vor die Tür gelegt. Patrick traut seinen Augen nicht. Im Lokalteil ist ein großes Foto, das Johannes Burg in Begleitung von zwei uniformierten Polizisten zeigt. Ende einer politischen Karriere? Johannes Burg, 55 Jahre, Parteivorsitzender, wurde gestern Nachmittag verhaftet. Es gibt neue Beweise für seine Beteiligung an einer Korruptionsaffäre, die bereits zu den Akten gelegt worden war. Außerdem wird der Kommunalpolitiker der Erpressung in mehreren Fällen verdächtigt. Gerüchte sagen...